Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Verse 4, the Apostle John teaches us. In Vers 4 lehrt uns der Apostel Johannes. Anyone who indulges in sin lives in moral anarchy, for the definition of sin is breaking God's law. Wer der Sünde frönt, lebt in moralischer Anarchie, denn die Definition von Sünde ist, Gottes Gesetz zu brechen. The Passion uses pretty strong words here. Die Passion-Übersetzung verwendet hier ziemlich starke Worte. Living in moral anarchy? In moralischer Anarchie leben? Here, the Bible teaching us that it's talking about indulging in sin. Die Bibel spricht hier davon, der Sünde zu frönen. Many Bible says he who commits sin. In vielen Bibelübersetzungen heißt es, wer Sünde begeht. In my understanding, what it means here is he who is living habitually in sin. Nach meinem Verständnis bezieht sich dies auf jemanden, der gewohnheitsmäßig in Sünde lebt. In the original Greek, it's written in the active voice. Im griechischen Originaltext steht es im Aktiv. Why is the Passion here so strong? Warum verwendet hier die Passion-Übersetzung so starke Worte? Because the Bible is very strong. Weil die Bibel eine sehr starke Ausdrucksweise verwendet. It has bothered me for such a long time now. Es stört mich schon so lange, that people have abused the teaching of the new covenant or grace for a license to sin. Dass Menschen die Lehre des neuen Bundes oder der Gnade als Freibrief zum Sündigen missbrauchen. Sin has never changed, not in the new covenant or in the old covenant. It's always been evil. Die Sünde hat sich nie geändert, weder im Neuen Bund noch im Alten Bund. Sie war schon immer böse. Nowhere do we find in the New Testament that sin doesn't matter anymore in the New Covenant. Nirgendwo im Neuen Testament steht, dass die Sünde im Neuen Bund keine Rolle mehr spielt. What we find is that in the New Covenant Jesus has forgiven all of the sin, or shall we say the Father through Jesus. Vielmehr steht dort, dass Jesus im Neuen Testament alle Sünden vergeben hat, oder besser gesagt, der Vater durch Jesus. But it never teaches that sin is something to be taken lightly. Aber es ist nie die Rede davon, dass man die Sünde auf die leichte Schulter nehmen sollte. Sin is something that is terribly destructive. Sünde ist etwas schrecklich Zerstörerisches. If you only think what sin does to our hearts, we don't want to have anything to do with sin. Wenn man nur darüber nachdenkt, was die Sünde mit unseren Herzen anstellt, dann möchte man mit der Sünde nichts zu tun haben. The Bible talks about the deceitfulness of sin. Sin is very deceptive. Die Bibel spricht von der Täuschung durch die Sünde. Die Sünde ist sehr trügerisch. If you think what sin does to our conscience, if we don't take care of it, can destroy our lives. Wenn man darüber nachdenkt, was die Sünde mit unserem Gewissen anstellt, und wenn wir uns nicht darum kümmern, kann dies unser Leben zerstören. So you can go through the entire New Testament and you will find that the Bible always warns about sin. Wenn du also das gesamte Neue Testament durchliest, wirst du feststellen, dass die Bibel immer vor Sünde warnt. And here the Apostle John is not telling us, you know, like, okay, now you've sinned, you're in trouble. Hier sagt uns der Apostel Johannes nicht so etwas wie, wenn wir gesündigt haben, sind wir in Schwierigkeiten. But he's obviously talking to people who continue habitually live in sin and don't care about it. Er spricht offensichtlich zu Menschen, die gewohnheitsmäßig in Sünde leben und sich nicht darum kümmern. And he says the definition of sin is to break the law of God. Er sagt, die Definition von Sünde ist, das Gesetz Gottes zu brechen. Let me challenge you, my dear friend. Ich möchte dich herausfordern, mein lieber Freund. Romans chapter 13, verse 8 makes a very important statement. In Römer 13, Vers 8 finden wir eine sehr wichtige Aussage. It says that he who loves has fulfilled the whole law, for love is the fulfillment of the law. Dort heißt es, wer liebt, hat das ganze Gesetz erfüllt, denn die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. I want to make sure that you understand. Ich möchte sicherstellen, dass du verstehst, that you're not going to be righteous because you don't sin. Dass du nicht gerecht bist, weil du nicht sündigst. Of course not. You're righteous because of what Jesus did for you. Natürlich nicht. Du bist aufgrund dessen, was Jesus für dich getan hat, gerecht. But because you're righteous, you should not even want to think about sinning. Aber weil du jetzt gerecht bist, solltest du nicht einmal mehr daran denken wollen zu sündigen. But if you think about Romans chapter 13 verse 8, wenn du aber an Römer 13 Vers 8 denkst, love fulfills the whole law, die Liebe erfüllt das ganze Gesetz. And here John says the definition of sin is to break God's law. Und hier sagt Johannes, dass die Definition von Sünde darin besteht, Gottes Gesetz zu brechen, that means every time you don't love, you sin. Dann bedeutet das, dass du jedes Mal sündigst, wenn du nicht liebst. This should put some kind of fear of God in you. Das sollte in dir ein wenig Gottesfurcht hervorrufen. Think with me, my dear friend. Überlege mit mir, mein lieber Freund. Here the Passion is telling us that he who lives habitually in sin lives in moral anarchy. Hier sagt uns die Passion-Übersetzung, dass derjenige, der gewohnheitsmäßig in Sünde lebt, in moralischer Anarchie lebt. The Bible teaches us that when we love, we fulfill all of the law. That means when we don't love, we break the law. Die Bibel lehrt uns, dass wir, wenn wir lieben, das ganze Gesetz erfüllen. Das heißt, wenn wir nicht lieben, brechen wir das Gesetz. So people who don't habitually love, they actually live in moral anarchy. Menschen, die nicht gewohnheitsmäßig lieben, leben also in moralischer Anarchie. I know so many Christians. Ich kenne so viele Christen. Who are so focused on living a holy life. Die sich so sehr darauf fokussieren, ein heiliges Leben zu führen. Don't drink any alcohol. Keinen Alkohol trinken. Don't smoke. Nicht rauchen. Don't watch any movies. Keine Filme schauen. But all day long they judge their brothers and sisters and don't walk in love. Aber den ganzen Tag lang richten sie ihre Brüder und Schwestern und wandeln nicht in Liebe. According to John, they live in moral anarchy. Laut Johannes leben sie in moralischer Anarchie. I hope that through this devotion your eyes can open. Ich hoffe, dass dir durch diese Andacht die Augen geöffnet werden. That you start to really consider your own life. Damit du beginnst, dein eigenes Leben wirklich zu betrachten. And see if you have made walking in love your highest priority in life. Um zu sehen, ob du es dir zur höchsten Priorität in deinem Leben gemacht hast, in Liebe zu wandeln. Because if you haven't, you're living in moral anarchy. Denn wenn nicht, lebst du in moralischer Anarchie. Did Jesus not say that the whole world will know that we are his disciples by loving one another? Hat Jesus nicht gesagt, dass die ganze Welt erkennen wird, dass wir seine Jünger sind, indem wir einander lieben? According to a study in the United States of America, laut einer Studie in den Vereinigten Staaten, the number one reason why a lot of Christians walk away from the Christian faith ist der Hauptgrund, warum viele Christen sich vom christlichen Glauben abwenden, is because how Christians treat one another. They don't love one another. Die Art und Weise, wie Christen miteinander umgehen, sie lieben einander nicht. I so wish that the eyes of the Christian world could open. Ich wünsche mir wirklich, dass die Augen der christlichen Welt sich öffnen. That this truth would pierce their hearts. Damit diese Wahrheit ihre Herzen durchdringt. If I don't permanently pursue and attempt a life of true love, I live in moral anarchy. Wenn ich nicht dauerhaft danach strebe und versuche, ein Leben in wahrer Liebe zu führen, lebe ich in moralischer Anarchie. Let's live the way God wants us to live. Lass uns so leben, wie Gott es von uns erwartet. Instead of habitually not loving, let's habitually love. Anstatt gewohnheitsmäßig nicht zu lieben, lass uns gewohnheitsmäßig lieben. I'll see you guys tomorrow. Bis morgen.